Das Podcast-Versuchslabor. So, Stille Post-Küchen-Podcast heißt das neue Projekt vom Brombeerfalter. Kurz Stipo-Kypo. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die das Versuchslabor annimmt. Keine Frage. Das Risotto-Rezept, was der Daniel vorgestellt hat, werde ich nicht kochen, weil damit muss ich meiner Familie hier nicht kommen an der Stelle. Die mögen dieses, wie hat er gesagt, Schlonz-Zeug nicht so gerne. Aber der Tomaten-Schafskäse-Dip, der könnte hier auch in meiner kleinen Familie funktionieren. ich habe die Folge nur einmal gehört. Ich habe sie jetzt extra nicht nochmal nachgehört, sondern die Herausforderung ist ja, das so zu machen mit dem, was man mitgenommen hat und was man sich erinnern kann. Getrocknete Tomaten sind da, Schafskäse ist da. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Das mit ist dann irgendwie alles zusammen in einen Topf würfeln und dann, ich habe natürlich als alleinverdienender Vater keinen Thermomix, genau wie alle anderen auch. Ich mache das mit einem ganz normalen Pürierstab, oder? Zauberstab heißt das Ding auch. Weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber gut, kann man ja so machen. So, das heißt, den Schafskäse haben wir schon mal gewürfelt. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwas vergesse ich bestimmt, aber wir versuchen das mal. Kochen ist ja nicht so schwer. Man muss ja nur einfach erstmal machen, ne? Wenn man einmal anfängt, kommt schon irgendwas bei rum. Jetzt geht die Hälfte daneben. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Na gut, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. In dem Fall fallen hier Käsewürfel. Ja. Da machen wir schon mal was zum Ablenken. Gar nicht schlecht. Mein erster Gedanke war ja bei dieser ganzen Geschichte, was ich mir so ein Bilder im Kopf, ne, wo ich das gehört habe, habe ich mir vorgestellt, wie jetzt die ganzen Podcast-Kollegen hier, der dänische Koch von der Muppet Show durch ihre Küchen hüpfen und anstatt einem Kochlöffel Mikrofone schwingen. wäre vielleicht ein nettes Bild, ne? Ja. Könnte der Nachtzug ja mal aktiv werden und mal irgendwas zusammenschrauben. Der kann das ja so schön. Ja, und der zweite Gedanke war dann, Mensch, die Idee ist einfach super. Da machst du mit. Das versuchst du auch mal. Ja, das ist ja jetzt mit so einem Dip nicht so aufwendig und schwierig. Und da das jetzt schon quasi in der Reihenfolge nach der Hörmupfel und dem Daniel, der dritte Versuch ist, sowas zu basteln, kann ich natürlich schon ein bisschen aus den Erfahrungen der anderen schöpfen und weiß jetzt schon, dass ich aufpassen muss, dass die ganze Geschichte nicht zu salzig wird. Ja, da habe ich schon mal einen kleinen Vorteil an dieser Stelle. Jetzt, weil ich nicht genau weiß, wie gut mein Pürierstab funktioniert, werde ich auch diese getrockneten Tomaten schon mal vorsichtshalber ein bisschen schnell mit dem Messer mal klein schneiden, um die dann hoffentlich einfacher pürieren zu können. So, natürlich die Frage, was macht man noch dabei? Ich habe gehört, mich zu erinnern, Knoblauch war dabei. Knoblauch kann ich nicht nehmen. Den verträgt meine Familie nicht. Da kriegen die heftige Bauchschmerzen mit. Also lasse ich den raus und nehme einen Frühlingsquark. Da ist Schnittlauch drin. Ne? Knoblauch, Schnittlauch. Und was ich noch habe, ich habe noch eingefroren jetzt vom Sommer. Bärlauch habe ich noch da als Alternative, geschmackstechnisch. Der müsste auch funktionieren. Ich muss mal aufpassen. Ups, Entschuldigung, dass hier nicht alles umfällt. Na gut, das war jetzt suboptimal. Ich bin genau ans Stativ gekommen von dem Mikrofon. Naja, wurscht, wird schon irgendwie gehen. So, schmeißen wir das mal alles da zusammen. Das Öl nehme ich auch mit dazu, weil, wie der Daniel schon richtig gesagt hat, Öl ist ein Geschmacksträger. Also kommt das auch mit rein. So, und dann Quark. Genau, dann einmal Hände waschen. So. Und Quark. Und kein Salz. Okay. Also. Gut, ich habe natürlich jetzt insofern vorbereitet, weil ich weiß, was ich brauche, habe ich schon mal den Käse schon mal ausgepackt und die Tomaten schon mal so weit vorbereitet, dass die hier parat standen. Und auch den Quark schon offen. Das heißt, ich muss hier nicht rumrascheln mit irgendwas. Ja, komm. Ja, nehmen wir das ganze Päckchen. Das sind, was? 200 Gramm Frühlingsquark. So. Ja, und Schafskäse auch den richtigen. Der Quark schmeckt auch so ganz gut. Und weil ich habe gesehen, es gibt ja auch so Zeug, das schimpft sich Schafkäse, aber das ist eigentlich Kuhmilch. Käse, irgendwelcher komischer Kuhmilchkäse, der dann halt wahrscheinlich in ganz viel Salz eingelegt ist. Das geht ja irgendwie an der Idee vorbei. So, schwupp, das war laut, das weiß ich. Jetzt nehmen wir mal hier den Pürierstab mal zur Hand. Schwupp, so. Und das Wichtigste am Kochen ist ja eigentlich, das wissen wir ja alle, ist was? Genug Flüssigkeit, richtig. Ach, so, haben wir das auch. Die Biermarke meines Vertrauens. So, und jetzt geht's los, jetzt wird's laut. Ohren zu halten. 3, 2, 1. Oh. Tja. Das wird wohl ein bisschen dauern. Aber ich glaube, dass wir das alles in allem auch mit einem normalen Pürierstab klein kriegen. So. Bleibt die Frage, will ich das so haben oder will ich das flüssiger haben? Ich glaube, ich will das so haben, oder? Jetzt schauen wir mal. Also, ein bisschen abkratzen hier. Aus dem Mixer mal das Zeug mal rausholen. So. Und nicht alles vergeuden, ne? Das haben wir ein bisschen... ein bisschen pingelig. So, also. Das ging ja jetzt relativ schnell, oder? Das war ja jetzt ratzfatz. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das so schon mal taugt. Achtung. Tja. Recht salzig, die ganze Angelegenheit. nichtsdestotrotz ohne Salz. Na gut. Was machen wir damit? Ich glaube, da brauchen wir noch eine kleine Geheimzutat, damit das auch ein bisschen kinderkompatibel wird. So, das verrate ich jetzt aber nicht, was das war. Das könnt ihr ja dann selber mal raten, was man da wohl reinmacht, dass es kinderkompatibel wird. So, und dann probieren wir die ganze Sache nochmal. Ja, besser. So, schmeckt das eigentlich schon ganz gut. So, was ich jetzt noch machen werde. Also weitermacht, bleibt da gar nichts übrig für den Rest der Familie. Ich werde noch ein paar Tröpfchen Tabasco reinmachen. Schupp. Weil ich mag es scharf. Und meine Frau auch. Und die Kinder mittlerweile auch. Die haben sich dran gewöhnt. Dass es ab und zu auch mal etwas gibt, was ein bisschen mehr Wumms drin hat. So. Schupp. Und so mit. Ja. Fertig. Das ging schnell, gell? Und es schmeckt gut. Sehr lecker. Ja. Was ich natürlich machen werde dazu, ich glaube, der Daniel hat es auch gesagt, irgendwie mit Kartoffelecken und Kartoffelspalten, die gut dazu passen werden. Da gebe ich ihm recht. Kartoffeln habe ich jetzt gerade keine. Was ich aber natürlich habe, fester Bestandteil meiner Bevorratung sind ja Tiefkühlpommes. Und die werde ich dann gleich in die sagenumwobene Pommesmaschine schmeißen. Ja. Und alternativ dazu habe ich noch gekauft Taco-Chips. Die sind auch immer gut, um so Dip-Sachen zu essen. Oder, was bei uns auch gern gegessen wird, einfach ein ganz normales Knäckebrot. Also ein Roggen. Ja, Vasa ist schon wieder Werbung, ne? Aber also ein Roggenknäckenbrot halt, ne? Und das dann als Brotaufstrich benutzen. Ja, und so werden wir das dann hoffentlich. Das ist aber wirklich lecker. Und werden wir das dann hoffentlich später dann genießen können, die ganze Sache. Also, in dem Sinne ein fröhliches Stipo-Kypo in die Runde. Ja, liebe Grüße aus dem Versuchslabor. Bis später dann. Servus.